Erst am 21. Oktober kapitulierte Oberst Wilk und ging mit seinen Soldaten in die Kriegsgefangenschaft. Kurz danach zog Patrick Gordon Walker, der spätere britische Außenminister, eine erste Bilanz. Er war der stellvertretende Leiter des deutschen Dienstes der BBC und mit der britischen Armee nach Deutschland gekommen. Er sprach über Radio Luxemburg. Die Kohlengebiete im Norden und Osten von Aachen sind die ersten wichtigen Industriegebiete Deutschlands, die von den Alliierten besetzt wurden. Das Schicksal dieser Gebiete ist höchstwahrscheinlich typisch für andere Industriegebiete, die von den Alliierten besetzt werden. Die Bergwerksbevölkerung ist sehr zusammengeschmolzen. Die Nazis evakuierten viele Fremdarbeiter, gewaltsam. Die deutschen Bergarbeiter wurden in drastischer Weise für den Dienst in der Wehrmacht ausgekämpft. Und die Nazis machten besondere Anstrengungen, um die verbleibenden deutschen Bergwerker zu evakuieren. Dieser Mangel an Arbeitskräften im Zusammenhang mit den erlittenen Kriegsschäden beeinflusst weite Gebiete der Kohlenfelder. In den unbeschädigten Gebieten der Kohlenfelder, nach Kohlscheid, Alsdorf, Merkstein und hinauf bis nach Geilenkirchen, gibt es gerade genug Arbeitskräfte, um einen ernstlichen Verfall der meisten der noch produktionsfähigen Kohlengruben zu vermeiden. Neben den übergeordneten militärischen und politischen Fragen wandte sich Radio Luxemburg auch an die Bevölkerung in den besetzten deutschen Gebieten, um Sabotageakte zu verhindern. Verhindert die Sprengung der Kohlengruben in Lothringen und im Saargebiet. Ihr gefährdet die Erwerbsquelle eurer Angehörigen auf Jahre hinaus. Wenn die amerikanischen Truppen das Gebiet besetzt haben, geht das Leben normal weiter. Dann endlich habt ihr Ruhe vor Luftangriffen und könnt an den Wiederaufbau eurer Heimat denken. Habt keine Angst, dass die amerikanischen Soldaten aus den Kellern der Zivilbevölkerung die letzten Kartoffeln und Vorräte stehlen, wie das bei den Nazis Brauch war. Der Nachschub der amerikanischen Armee ist derartig organisiert, dass der amerikanische Soldat es nicht nötig hat zu stehlen. Deshalb, deutsche Zivilbevölkerung, wenn die Nazis weg sind und ihr befreit seid, dann ist wirklich ein Albtraum von euch genommen. Die Sorgen waren nicht unbegründet. Dennoch kamen martialische Töne über den Äther aus Berlin. Am 30. Januar 1945, zum 12. Jahrestag der sogenannten Machtergreifung, hielt Adolf Hitler seine letzte Rundfunkrede und forderte von allen Deutschen äußerste Anstrengungen. Noch immer glaubte er, so jedenfalls wollte er es mit fester Stimme vermitteln, an den Endsieg. Ich appelliere in dieser Stunde deshalb an das ganze deutsche Volk, an der Spitze aber meine alten Mitkämpfer und an alle Soldaten, sich mit einem noch größeren, härteren Geist des Widerstandes zu wappnen, bis wir wieder wie schon einmal den Toten dieses gewaltigen Ringens den Kranz mit der Schleife auf das Grab legen dürfen und ihr habt doch gesiegt. Ich erwarte von jedem Deutschen, dass er deshalb seine Pflicht bis zum Äußersten erfüllt, dass er jedes Opfer, das von ihm gefordert wird und werden muss, auf sich nimmt. Ich erwarte von jedem Gesunden, dass er sich mit Leib und Leben einsetzt im Kampf. Ich erwarte von jedem Kranken und Gebrechlichen oder sonst Unentbehrlichen, dass er bis zum Aufgebot seiner letzten Kraft arbeitet. Ich erwarte von den Bewohnern der Städte, dass sie die Waffen schmieden für diesen Kampf. Und ich erwarte vom Bauern, dass er unter höchstmöglicher eigener Einschränkung das Brot gibt für die Soldaten und Arbeiter dieses Kampfes. Ich erwarte von allen Frauen und Mädchen, dass sie diesen Kampf so wie bisher mit äußerstem Fanatismus unterstützen. Ich wende mich mit besonderem Vertrauen dabei an die deutsche Jugend. Indem wir eine so verschworene Gemeinschaft bilden, können wir mit Recht vor den Allmächtigen treten und ihn um seine Gnade und seinen Segen bitten. Denn mehr kann ein Volk nicht tun, als dass jeder, der kämpfen kann, kämpft und jeder, der arbeiten kann, arbeitet und alle gemeinsam opfern, nur von dem einen Gedanken erfüllt, die Freiheit, die nationale Ehre und damit die Zukunft des Lebens sicherzustellen. wie schwer auch die Krise im Augenblick sein mag, sie wird durch unseren unabänderlichen Willen, durch unsere Opferbereitschaft und durch unsere Fähigkeiten am Ende trotz alledem gemeistert werden. Wir werden auch diese Not überstehen. Es wird auch in diesem Kampf nicht in Asien siegen, sondern Europa und an der Spitze jene Nation, die seit 1500 Jahren Europa als Vormacht gegen den Osten vertreten hat und in alle Zukunft vertreten wird, unser großdeutsches Reich, die deutsche Nation.